zunächst mal dafür einzugestehen, für das, was war. Ich kann doch nicht einfach zu allem Ja und Amen. Nein, Sie sollen nur die Wahrheit sagen, Frau Grüne. Es geht zu weit. Nur die Wahrheit, dazu sollen Sie sich einmal bekennen. Mir wird alles, Herr Fairbach soll Schnaps geliefert haben. Er hat es selbst angegeben. Er hat es selbst angegeben. Er hat vielleicht noch zwei Flaschen Sogar die Menge hat er angegeben. Er hat ihn selbst hergestellt, sagt er. Er hat ihn zu Ihnen gebracht, den Schnaps. Sie haben ihn dann geliefert wieder an den Münchner Hof zum Beispiel, in Pasing. Dann haben Sie Schnaps verkauft. Und das war Schnaps von Fairbach. Den Schwarzhandel können Sie richtig zugeben, nicht wahr? Das war nicht Schnaps von Fairbach, das war Schnaps von Herrn Abramczyk. Sie haben auch Likör gemacht und Herr Fairbach hat den Schnaps geliefert. Warum geben Sie es denn nicht zu? Nein, Herr Fairbach hat für sich was geliefert, aber nicht für mich. Ja, also, Sie haben aber schon Handel getrieben, den Schwarzhandel mit Fairbach. Nein. Warf nicht? Nein. Nein, habe ich nicht. Hin und wieder ist Seifenpulver geschickt worden, dafür hat er Speck gekriegt, wenn das ein Handel ist. Haben Sie bei Fairbach eine Pistole gesehen? Nein. Haben Sie nie eine gegeben? Nein. Nie? Nie. Nie eine gegeben? Nie eine gegeben. Aber nicht die Pistole, mit der dann Frauen und so erschossen worden ist. Es nimmt ja Formen an, es ist grausam, Herr Staatsanwalt, was Sie da alles sagen. Aber ich möchte bloß von Ihnen jetzt wissen, ob Sie es eben... Ich habe nie in meinem Leben eine Pistole bei Fairbach gesehen. Ich habe nie Herrn Fairbach eine Pistole gegeben. Die Pistole, gegeben. Mit der Frauen und so erschossen worden ist, wurde gekauft auf einen Schein. Ach, habe ich wahrscheinlich gekauft. Auf einen Waffenschein von Braun. Braun war nur im Besitz von einer Pistole. Braun hatte mehrere Pistolen. Ja. Braun hatte mehrere Pistolen. Er hatte mehrere Pistolen. Ich habe gesagt, ich habe mal gehört, dass ich Zeuge einer Unterhaltung wurde, als er mit einem, das haben Sie ja schon mal notiert, mit einem Kriminalbeamten sprach mit einem Herrn. Also, da ging eine Pistole ab, nicht wahr? Da meine ich, hätte er gesagt, ich habe meine Pistole verloren bei irgendeinem Ausflug in den Pöckinger Wäldern. Da habe ich gesagt, wieso, das höre ich ja zum ersten Mal, das muss doch sofort melden. Und ich meine, der Herr hätte auch gesagt, ja, das muss natürlich sofort gemeldet werden. Dann habe ich nichts mehr davon gehört und ich nehme an, wenn Braun etwas verloren hat, schrie er Zeter und Mordio, glauben Sie mir. Ja. Mich interessiert zum Beispiel auch ganz, wann Sie Fairbach die Pistole gegeben haben. Genau. Ich habe Herrn Fairbach niemals eine Pistole gegeben. Wollen Sie damit sagen, dass Sie selber Frau Klo und Braun erschossen haben? Ich habe Frau Klo und Herrn Braun nicht erschossen und ich habe Fairbach niemals eine Pistole gegeben. Also, Herr Staatsanwalt, es geht zu weit. Es geht zu weit. Ich frage Sie nur. Es geht zu weit. Und? Ich habe, was Sie da mir, diese Fragen, die ich kann nicht mehr. Das kann man einem Menschen nicht nachsagen. Ziemlich geklärt, nicht wahr? Mich interessiert an sich nur die einzelnen Tatbeteiligungen. Ich habe mit der Sache gar nichts zu tun. Ich habe erst mal davon erfahren durch Frau Frank, donnerstags nach Ostern, als es hier in der Abendzeitung stand. Ja. Also ich bin mir zum Beispiel nicht im Klaren, ob ich Sie jetzt als Mittäterin, Anstifterin oder Gehilfin anklagen soll. Das sind Fragen, die ich mir erst mal überlegen soll. Und wenn Sie mir dazu helfen, Sie können mich weder als ich kann die juristischen Begriffe als Anstifterin oder Gehilfin oder wie das alles heißt, ich kenne diese juristischen Begriffe nicht. Ich habe mit der Sache nichts zu tun, Herr Staatsanwalt. Ja, also die Anklage wird demnächst in Ihre Hände kommen, nicht wahr? Da werde ich mal die Sache überlegen. Wenn Sie mir nicht sagen, bitte schon. Das ist Ihre Sache. Von wem die Initiative ausging, Frau Brüder? Ich habe nichts damit zu tun, Herr Staatsanwalt. Ja, das kann ich dann den Geschworenen beim am Schulgericht sagen. Doch, also ich mehr war noch zu dringend, nicht wahr? Wenn Sie mir insoweit keine Angaben machen wollen, hat ja keinen Sinn mehr, nicht wahr? Herr Staatsanwalt, ich kann doch, ich sage ja die Wahrheit, ich bin am Mittwochabend... Mit wem auch nach München? Nein, mit dem Zug. Ich weiß, dass es Dampflok ist, ich kann den Bahnhof beschreiben, ich weiß, was die Fahrkarte kostet, ich weiß, den Eingang zu schildern, ich weiß das alles. Ich weiß, dass ich einen Schaffner gefragt habe. Ohne dass ich also jetzt auf die anderen Punkte zu sprechen komme, stimmt das schon, da gibt ja Fairbach schon eine ganz andere Schilderung, hat anfangs gegeben eine andere Schilderung von dem hineingehenden Bahnhof. Was kann der anders sagen? Wir sind vorgefahren, ich sage es Ihnen nochmal. Ich habe Ihnen doch zu Anfang erklärt, nicht wahr, dass Fairbach in der Hinsicht vernommen worden ist, im vergangenen Jahr schon, glaube ich, nicht wahr?